Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 109. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Diesmal erfahren wir Friedells Ansichten über den Impressionismus. Einmal mehr habe ich auf die bei Radio Orange vorhandenen, sozusagen hauseigenen Kompetenzen zurückgegriffen. Sendungsgast ist David Wagner, unter anderem Mitgestalter der Sendereihe »Philosophische Brocken«, zu hören jeden zweiten Mittwoch auf diesem Sender. Die Vorimpressionisten. Ohne Fernschreiber und Fernsprecher, Dampfrad und Fahrrad, Lichtbild und Lichtbogen und die übrigen Errungenschaften der praktischen Naturwissenschaft kann man sich die Entstehung und Entwicklung des Impressionismus nicht gut vorstellen. Wobei es sich selbstverständlich so verhielt, dass nicht etwa die neuen Erfindungen die Ursache der neuen Malerei waren, sondern beide Erscheinungen zwei verschiedene, aber insgeheim miteinander verwandte Auswirkungen des neuen Blicks. Die Anfänge des Impressionismus gehen auf die Barocke zurück. Damals ist, im bewussten und betonten Gegensatz zur Renaissancekunst, der Kontur der Krieg erklärt und die Atmosphäre geschaffen worden. Jene undefinierbare Aura, die die Gegenstände umhüllt und die Sprache des Pinsels sozusagen unartikulierbar macht. Er habe gerade dadurch einen geheimnisvollen Suggestionsreiz und eine erhöhte Natürlichkeit verleiht. Wir haben aber bereits darauf hingewiesen, dass die Barocke die Kontur bloß verwischt, aber noch nicht aufgelöst hat. Das Licht führt noch kein selbstständiges Leben, ist noch immer an die Objekte gebunden, die es als schimmernder Astralkegel, als Lichthof umspielt. Neue Ansätze zum Impressionismus finden sich im Rokoko, in seiner Vorliebe für delikate, gebrochene, gemischte Farben, für Chinoiserie und Freilicht und im Sturm und Drang, mit seiner Neigung zur Pointillistik und Analytik. Beide Entwicklungen wurden kopiert durch den hereinbrechenden Klassizismus. Fast vollkommen antizipiert erscheint der Impressionismus am Anfang des 19. Jahrhunderts, praktisch in Goya und theoretisch in Runge. Als Stammvater der neuen Malweise wird aber gewöhnlich John Constable angesehen, der von 1776 bis 1837 lebte. Er erkannte bereits, dass die Luft nicht farblos, auch nicht völlig durchsichtig, vielmehr ein reeller Körper ist, der ebenfalls gemalt sein will. Und er malte den Himmel, wie er, eine zerflossene Palette, in allen Tinten des Spektrums schimmert. Und die Witterung, wie sie ihre farbige Lasur über die Landschaft zieht. Der Maler, sagte er, müsse vor der Natur vergessen, dass es Bilder gibt. Und ein andermal äußerte er, für ihn seien Malerei und Empfindung zwei Worte für dasselbe Ding. In diesem Satz ist eigentlich das ganze Programm des Impressionismus enthalten. Noch weiter ging William Turner, der ein Jahr älter als Constable erst 1851 starb. Er tauchte die sichtbare Welt in ein funkelndes Farbenfeld, eine flackernde Feuergarbe von neuen Tönen. Er malte feuchten Dampf, bleiglänzenden Dunst, Brände und Schneestürme, wagte sich an doppelte Lichtprobleme wie Sonnenaufgang im Unwetter und der kämpfende Temeraire. Ja, er deckte sogar schon die Schönheit des Steamers und der Lokomotive, wie sie mit glühenden Glotzaugen und qualmendem Maul durch den nassen Nebel saust. Dieses Bild heißt Regen, Rauch und Schnelligkeit. Und es besteht wirklich aus diesen drei Phänomenen, die bisher für unmalbar galten, und nur aus diesen. Ein anderes heißt Venedig in der Dämmerung. Und er malt wirklich nur die Dämmerung. Es ist kein Wunder, dass seine Zeitgenossen ihn nicht verstanden. Man erklärte ihn für augenkrank. Seit etwa 1830 malte in Barbizon, im Wald von Fontainebleau, eine Gruppe von jungen Künstlern, deren Führer Camille Corot und Théodore Rousseau waren. Ihre Force war Le Paysage Intime. Rousseau ist der Meister der Bäume, aber er fasst nur ihr Skelett. Sein Ton ist hart und dunkel. Mutter vergleicht ihn geradezu mit Poussin. Corot weiß bereits von den zitternden, verschwimmenden Lichtern des Wassers, des Nebels, des grauen Himmels, des Morgendunstes, der Abenddämmerung. Beide sind noch keine eigentlichen Impressionisten, sondern Tonmaler, die das Gemälde bloß mit einem durchsichtigen Farbschleier überziehen. Die Barbizoner entwarfen, etwas bis dahin Unerhörtes, ihre Bilder im Freien und gaben dem Werk im Atelier nur die letzte Ausführung. Der erste, der im Angesichte der Natur bis zum letzten Pinselstrich malte, war Charles-François d'Aubigny, der besonders den Duft der Jahreszeiten mit großer Delikatesse festzuhalten wusste. Impressionistisch waren den Barbizonern vor allem und eigentlich nur ihr starkes und feines Naturgefühl. Im Jahr 1849 stieß Jean-François Millet zu ihnen. Er malte Le Cri de la Terre, die braune Ackererde und ihre Gewächse, vor allem ihr charakteristischstes, den Bauern. Er schildert ihn zum ersten Mal nicht vom Stadtaspekt her, sondern aus seinen eigenen Lebensbedingungen heraus, indem er unsentimental, unanekdotisch, aber auch nicht sozial anklagend, sondern bloß naturhistorisch oder, wenn man will, metaphysisch feststellt, wer er ist. Er zeigt ihn als Urwesen und zeitlose Spezies, als eine der großen Kategorien der Menschheit, nämlich sozusagen als Organismus gewordene Landarbeit, wie der Maulwurf Organismus gewordenes Erdgraben ist und der Fisch Organismus gewordenes Wasserwandern. Er stilisiert also immer noch und er ist überhaupt mehr Plastiker als Maler. Die stärkste Persönlichkeit unter den Vorimpressionisten war Gustave Courbet. Als seine Bilder 1855 von der Pariser Weltausstellung zurückgewiesen wurden, errichtete er einen eigenen Pavillon mit der Tafel Le Réalisme, J. Courbet. Seine Devise lautete Il faut encanailler l'art. Er war der Typus des unerschrockenen, konzessionslosen, aber auch fanatischen Bilderstürmers. Dies ist ganz wörtlich zu nehmen, denn er war während der Pariser Kommune an der Zerstörung der Vendôme-Säule mitschuldig, wodurch er später, zu Schadenersatz verurteilt, in große Bedrängnis geriet. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass ihn weniger Gründe des politischen Radikalismus geleitet haben als künstlerische. Er fand offenbar, dass es um dieses Bildwerk nicht schade sei. Er hat besonders auf den deutschen Naturalismus einen großen Einfluss ausgeübt. In diesem Zusammenhang ist auch noch Menzel zu nennen, der schon früh neben seinen berühmten Historien Veduten, Gärten, Massengruppen im Freilichtstil malte. In ihm waltet eine edle Nüchternheit und Wahrheitsliebe, eine witzige, aber ungeschwätzige Geistesschärfe und ein genialer Fleiß, der sich nie genug tun konnte. Dass er sich immer wieder zu friderizianischer Welt hingezogen fühlte, hatte tiefere Gründe. Seine ganze Malweise kommt vom preußischen Rokoko her. Sein Théâtre Gymnase und sein Eisenwalzwerk befinden sich jedoch bereits auf der Höhe des Vollimpressionismus. Was ist Impressionismus? Für diesen ist die japanische Malerei nicht ohne Bedeutung gewesen, die auf der zweiten Pariser Weltausstellung 1867 weiteren Kreisen bekannt gemacht wurde. Der Japonisme wurde Mode. An ihm lernte man vor allem die Kunst des Weglassens, die mit Absicht nur das Fragment gestaltet, um darin umso suggestiver das Ganze ahnen zu lassen, die nur das Diagramm, die Chiffre, das stenografische Siegel der Gegenstände gibt, ihre starke, duftende Essenz, ihren nahrhaften Extrakt, die Pointe der Wirklichkeit sozusagen. Der Name der Gruppe war ursprünglich als Verspottung gemeint und ist erst später zum Ehrentitel avanciert. Ähnlich wie bei den Parnassiens, den Nazarenern, den Goesen, den Quäkern. Er ist dadurch entstanden, dass Monet 1874 ein Bild einfach Impression nannte. Man wollte sich totlachen. Die Malerei sollte also nichts geben als den bloßen Eindruck, keine Anekdoten mehr erzählen, keinen Geschichtsunterricht erteilen, keine Gedanken verkünden, also mit einem Wort sinnlos werden? Ja, so meinten es diese neuen Narren in der Tat. Nun erhebt sich aber sogleich die Frage, ist der Eindruck das Objektivste oder das Subjektivste, das Konventionellste oder das Autonomste, das Realste oder das Idealste? Das ist offenbar eine ganz unentschiedene Frage. Und wie man sie entscheidet, ist Sache der Weltanschauung. Man kann sie phänomenalistisch beantworten. Dann gibt es ebenso viele Eindrücke, als es menschliche Augen und Hirne gibt. Und jeder ist nur legitim für den, der ihn hat. Man kann sie positivistisch beantworten. Dann sind die nackten Sinneswahrnehmungen unverfälscht aufgenommen und aufgezeichnet. Eine exakte Registratur des Wirklichen. Ein Stück Naturwissenschaft von bindender Wahrheit für alle. Man kann sie romantisch interpretieren. Dann ist die Impression des Künstlers sein persönliches Gedicht von der Welt. Man kann sie naturalistisch interpretieren. Dann ist die gewissenhafte Zeicheneintragung gerade des Künstlers der treueste Spiegel des Daseins. Man kann ihr eine kollektivistische Pointe geben. Dann ist der Impressionismus eine soziale Kunst, die den Willen der Gattung verkündet, das allen Gemeinsame, die große Menschheitskonvention. Und man kann umgekehrt sagen, er ist höchster Individualismus, die Auswirkung des genialen Ich, das seinen Blick zum Gesetz erhebt. Auf die kürzeste Formel gebracht lautet die Frage, ist das Bild des Künstlers Sicht oder Gesicht, Vista oder Vision? Peter Altenberg pflegte sehr erbost zu werden, wenn man bei dem Titel seines ersten Buches, Wie ich es sehe, die Betonung auf das Ich legte, also wie ich es sehe. Nichts Besonderes, Eigenes, nicht sich wollte er abbilden, sondern die Dinge und nicht wie er sie sah, sondern wie er sie sah. Das Buch sollte sozusagen bloß Netzhautbilder enthalten. Diese optischen Wirklichkeiten wünschte er aufgezeichnet zu haben, sonst nichts. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die impressionistischen Maler der ersten Generation ebenso dachten. Sie strebten vor allem, den reinen Gesichtsausdruck wiederzugeben. Hauptsächlich aus diesem Grund wurden sie Plein-Airisten. Denn die Zimmerbeleuchtung fälscht und arrangiert. Sie bemühten sich systematisch, ihr Auge an die Unterscheidung feinerer Helligkeitsnuancen zu gewöhnen, es zu einer Art Trockenplatte zu machen, die die Lichteindrücke geduldiger und ausdauernder aufnimmt, die imstande ist, länger Stille zu halten. Auf diesem Wege offenbarten sich ihnen in der Tat des rien visibles, wie ein französischer Astronom jene fernsten Sterne genannt hat, deren Existenz dem Himmelsfotografen erst nach wochenlanger Belichtung kundtun. So entdeckten sie, was man als Valeur bezeichnet hat. Eine Welt, in der jeder Lichtstrahl seine Geschichte hat, in der auch die Schatten am Schicksal der Farbe teilnehmen und in der die Sonne regiert, die ganz anders zugleich zarter und kühner modelliert und tönt als der stumpfe, geschmackvolle Galeriepinsel. Sie waren die Ersten, die die Landschaft nicht stellten, sondern so auf die Leinwand projizierten, wie sie sie vorfanden. Als ein geheimnisvolles Stück Natur, das seine Gesetze in sich selber trägt. Sie emanzipierten sich vom Rahmen und schraken vor Überschneidungen nicht zurück, immer entschlossen, lieber die Schönheit zu opfern als die Wahrheit. Und eben dadurch entdeckten sie eine neue Schönheit. Sie eroberten der Malerei die Zauberwelt der Großstadt mit ihren Restaurants und Cafés, Theatern und Varietés, Bahnhöfen und Kanälen, Marktplätzen und Rennbahnen, Ballsälen und Maschinenhallen. Ein hundertarmiges, bunt glitzerndes Polypenwesen voll unausgesetzter, gieriger Bewegung. Und ganz wie die Großstadt haben diese Gemälde wohl einen bezwingenden Rhythmus und einen gewaltigen Atem, aber keine Harmonie und keine Seele. Diese Phase des Impressionismus kulminiert in ihrem Initiator Claude Monet, der die geniale Erfindung machte, die Farben nicht mehr auf der Palette zu mischen, sondern als Kommata nebeneinander auf die Leinwand zu setzen und in Édouard Manet, dessen Œuvre fast erschöpfend mit seinem wundervollen Ausspruch charakterisiert ist, «Il n'y a qu'une chose vraie, faire du premier coup ce qu'on voit. Quand ça y est, quand ça n'y est pas, on recommence. Tout le reste est de la blague.» Es gibt nur ein Ding, das wahr ist. Mach den ersten Versuch. Wenn es gelingt, dann ist es das. Wenn es nicht gelingt, fängt man von vorne an. Alles andere ist ein Witz oder eigentlich ein Blödsinn. La blague. Bei Monet ist alles in Reflexe aufgelöst. Er ist der großartige Maler der Bewegung des Lichts. Manet hingegen könnte man, falls dies nicht zu widerspruchsvoll klingt, den Klassiker des Impressionismus nennen. Er sucht überall die letzte Formel zu geben, die platonische Idee jeder Erscheinung ins Reich der Sichtbarkeit zu beschwören. Zwischen beiden steht Edgar Degas, der unheimliche Virtuose der Farbdissonanzen und frappante Bewältiger der neuen malerischen Probleme, die das elektrische Licht stellte. Daneben tauchen bereits die Anfänge einer absoluten Malerei auf, die nichts sein will als Farbensymphonie. Ihr Hauptvertreter ist Whistler, der, ein in Amerika geborener Ire und auch als Schriftsteller ein apartes, facettenreiches Talent, in seiner bizarren, revolutionären, betont geistreichen Kunstweise sich als würdiger Landsmann Wildes und Shaws erwies. Schon die Namen seiner Gemälde, Melodiensystem, Harmonie in Schwarz und Grau, Arrangement in Blau und Rosa, Fantasie in Braun und Gold, Nocturno in Blau und Silber, deuten eine Richtung an. Der Ouvrier. Aus der Nähe betrachtet ist der Impressionismus ein neuer Sieg des französischen Sensualismus und seiner Reversseite, des kartesianischen Rationalismus. Er tut mit höchster Virtuosität genau dasselbe, was Descartes vom philosophischen Denken verlangt hat. Er zerlegt die gegebene Realität in ihre Elemente, die Objekte in ihre letzten Bestandteile und setzt sie dann auf die richtige Weise wieder zusammen. Er analysiert und konstruiert. Beide sind mechanische Tätigkeiten, aber ebenso wie bei Descartes erhebt die Subtilität und Präzision, Kraft und Fülle, mit der sie gehandhabt werden, sie zum Range eines geistigen Prozesses. Gleichzeitig triumphiert im Impressionismus das neue Ideal des Ouvrier, des Arbeiters, dessen eine Talenthälfte in der stupenden Genauigkeit und Zähigkeit der Arbeit besteht, wie es sich schon in Balzac und Flaubert vorgebildet findet. Damit beurkundet sich der Impressionismus als legitimes Kind des industriellen und technischen Zeitalters. In einer Rede an die Jugend, die er in den 90er Jahren hielt, sagte Zola: »Ich hatte nur einen Glauben, eine Kraft, die Arbeit. Mich hielt nur jene ungeheure Arbeit aufrecht, die ich mir aufgegeben hatte. Die Arbeit, von der ich zu Ihnen spreche, ist eine regelmäßige Arbeit, eine Lektion, eine Pflicht, die ich mir gestellt habe, um in meinem Werke täglich, wenn auch nur um einen Schritt, vorwärts zu kommen. Arbeit, bedenken Sie, meine Herren, dass sie das einzige Gesetz der Welt ausmacht. Das Leben hat keinen anderen Zweck, keinen anderen Existenzgrund. Wir alle entstehen nur dazu, um unseren Anteil an Arbeit zu verrichten und dann zu verschwinden.« Zitat Ende. Das heißt, Die Erde ist eine Riesenwerkstätte und die Seele eine Dampfturbine. Das Prinzip der Erhaltung der Energie hat sich als letzte Domäne nun auch die Kunst erobert. Der Farbe gewordene Antichrist. Man hat sehr oft auf den Zusammenhang zwischen Impressionismus und Fotografie hingewiesen, der aber nur ein ganz äußerlicher ist. Er könnte sich nur auf die naturalistische Komponente beziehen, die beim Impressionismus ja in der Tat sehr wesentlich ist. Aber zum Naturalismus bedarf es nicht der Erfindung des Lichtbilds. Schon die ägyptischen Porträts aus dem Alten Reich waren im höchsten Maße ikonisch. Und in der hellenistischen Zeit gab es eine realistische Malweise, die der empörte Bürger genau wie in den 80er Jahren als Schmutzkunst denunzierte. Eine intimere Beziehung besteht nur zwischen Impressionismus und Momentfotografie. Das Gemeinsame ist, dass beide ein isoliertes Zeitdifferential, eine fragmentarische Blitzaufnahme, eine Abbreviatur der Wirklichkeit geben, die in einem gewissen Sinne falsch ist. Dies ist auch der Grund, warum Momentfotografien fast nie ähnlich gefunden werden. Eine viel größere Verwandtschaft gibt es zwischen Impressionismus und Dynamomaschine. In dieser werden durch Summierung kleinster Wirkungen die gewaltigsten Effekte erzielt. Ganz ähnlich macht es der Impressionismus. Er intermittiert fortwährend, nach Art eines elektrodynamischen Wechselstroms. Aber gerade dadurch entsteht eine andauernde, sich immer mehr verstärkende Induktionswirkung. Was aber das Glühlicht und die Bogenlampe anlangt, so möchte ich fast behaupten, dass sie nicht eine Ursache, sondern eine Folge des Impressionismus waren. Nachdem die Neumalerei die Welt in einen sprühenden Glanzmantel von Glut und Licht gekleidet hatte, hielt es die Menschheit bei Gas und Petroleum einfach nicht mehr aus. Selten haben Künstler so heiß und fast hoffnungslos um ihr neues Evangelium kämpfen müssen wie die Impressionisten. Alle ihre Bilder waren unverkäuflich. Alle wurden von den offiziellen Ausstellungen zurückgewiesen. Und dazu kam, als Feind im eigenen Lager, der fast noch gefährlicher war als der Stumpfsinn des Philisters, der falsche Impressionismus. Shaw sagt hierüber ganz vorzüglich: Es ist außerordentlich schwer, gut zu zeichnen und gut zu malen, aber es ist außerordentlich leicht, Papier oder Leinwand so zu beschmieren, dass etwas wie ein Bild angedeutet wird. Sehr viel Plunder dieser Art ist erzeugt, ausgestellt und geduldet worden zu einer Zeit, wo die Leute den Unterschied zwischen irgendeiner Kleckserei mit Anilinschatten und einer Landschaft von Monet nicht auffassen konnten. Nicht, dass sie die Kleckserei für ebenso gut hielten wie den Monet. Sie hielten den Monet für ebenso lächerlich wie die Kleckserei. Aber sie fürchteten sich, das zu sagen, weil sie bemerkt hatten, dass Leute, die gute Beurteiler waren, Monet nicht lächerlich fanden. Dann gab es neben diesen bloßen Betrügern eine Anzahl höchst gewissenhafter Maler, die anomale Bilder schufen, weil sie anomal sahen. Einige der begabtesten Impressionisten erblickten offenbar die Formen nicht so bestimmt, wie sie die Verhältnisse der Farben richtig zu schätzen wussten. Und da es immer einen Großteil Nachahmung in den Künsten gibt, hatten wir bald junge Maler mit vollkommen guten Augen, die ihre Landschaften und Modelle so lange mit halbgeschlossenen Lidern betrachteten, bis ihnen, was sie sahen, wie ein Bild ihres Lieblingsmeisters erschien. Zitat Ende. In der Tat ist der Impressionismus, und nicht bloß bei den Schwindlern und Nachbetern, in seiner Auflösung der Kontur zu weit gegangen. Auch die Form ist eine Komponente der sichtbaren Welt, und dass sie von einem Teil der Impressionisten, nicht von allen, instinktiv oder geflissentlich vernachlässigt wurde, hatte zur Folge, dass ihre Werke einerseits von den Zeitgenossen überhaupt nicht verstanden wurden, andererseits auf den späteren Betrachter wie grandiose, zeitgebundene Forscherexperimente wirkten. Historisch war überhaupt der ganze Impressionismus in seiner tiefsten Bedeutung und in einem höchsten Sinne als gespanntester Ausdruck eines großen sterbenden Weltgefühls, als letzte gigantische Etappe in der Krisengeschichte der europäischen Seele. In ihm erreicht der narzissistische Großstadtatheismus und amoralische Naturpantheismus der Neuzeit seinen Gipfel. Er ist der Farbe gewordene Antichrist. Die Goncourt. Die Begründer des literarischen Impressionismus sind die Brüder Goncourt. Sie vollendeten das Werk Flauberts. Sie übertreffen ihn noch an Erlesenheit des Geschmacks, Präzision und Feinnervigkeit. Ermangeln aber seines niederwerfenden, manischen Eroberer-Willens. Sie verhalten sich zu ihm wie die großen Diadochen zu Alexander. Sie schufen die Écriture artiste, jene Sprache, in der jede Zeile, jede Schwingung ein Produkt der subtilsten und souveränsten Farbenmischung, des kennerischsten, künstlerischsten Kalküls ist. Sie brachten die Exaktitüde Flauberts zur letzten Perfektion, indem sie sich ausschließlich auf eine Wissenschaft der Documents humains stützten. Als peinlich gewissenhafte Sammler, Zergliederer und Registratoren der menschlichen Seelenregungen. Sie machten in noch weit höherem Maße als ihr Meister die Psychologie zur Pathologie, den Roman zur klinischen Studie. Ihre Bücher sind kostbare Wunderwerke der Technik, von sicherster Empfindlichkeit für die leisesten Schwankungen des Pulsschlags und Blutdrucks ihrer Menschen, des Bodens und Luftdrucks ihres Milieus, die idealen Sphygmographen und Seismometer ihres Zeitalters. Sola. Die stärkste Macht gewann die neue Richtung in der Literatur durch Sola. Er übernahm von der gleichzeitigen Malerei die Technik der Kommata und des Plein Air, die Vorliebe für das Großstadtmilieu und das künstliche Licht, für die sozialen Probleme und die Nachtzeiten des Lebens, für Spezialaufnahmen und Massenszenen. Hingegen unterscheidet er sich von ihr durch seinen Mangel an Musikalität. Nach seinem Äußeren hätte ihn jeder Physiognomiker auf einen berühmten Advokaten schätzen müssen. Und das war er auch, ein ingeniöser, unerbittlich penetranter Durchleuchter von Rechtsfällen, der ein stupendes, nur von ihm beherrschtes Riesenmaterial angesammelt hat und nun ebenso eisklar wie zündend plädiert. Bei seiner berühmten Definition der Kunst, La nature vue à travers un tempérament, hat er in seiner eigenen Praxis den Akzent mit Entschiedenheit auf die Nature vue gelegt. Sein Ideal ist ganz unverkennbar die möglichste Ausschaltung des Ich, wie sie dem Naturforscher vorschwebt. Dies suchte er durch den Experimentalroman zu erreichen, welcher die Lebenserscheinungen als eine Art Laboratoriumsmaterial behandelt, das in Eprouvetten und Retorten gepackt auf seine Reagenz geprüft wird. In der Vorrede zu seinem Rougon Macquart sagte: Ich will erklären, was einer Familie, einer kleinen Gruppe von Wesen innerhalb der Gesellschaft widerfährt, wie sie sich entfaltet und 10 bis 20 Individuen erzeugt, die sich auf den ersten Blick gar nicht zu gleichen scheinen, bei näherer Untersuchung aber als verwandt entpuppen. Die Vererbung hat ihre Gesetze wie die Schwere. Zitat Ende. Er denkt sich fast wörtlich mit dem Programmsatz TENS, der im vorigen Kapitel zitiert wurde: Die Soziologie wird zur Biologie, die Familie zur zoologischen Kategorie, der Darwinismus zum Stein der Weisen. Vor der Gefahr jeder rein analytischen Psychologie, sich in Psychiatrie zu verwandeln, ist Sola noch weniger bewahrt geblieben als die Brüder Goncourt. Diese entgingen den letzten Konsequenzen ihres Systems durch ihr noch immer latent vorhandenen Zusammenhang mit der schöngeistigen Kultur der vornaturalistischen Periode. Ihre feminine Anmut, kapriziöse Verspieltheit und dekadente Delikatesse weist ins Ancien Regime. Indes wird es wohl schon jedermann aufgefallen sein, dass selbst Sola eine Art Spiritualist ist, indem er mit staunenswerter Werf und Akkuratesse die Gesellschaft vorwiegend in den Auswirkungen ihrer Kollektivseele schildert, in ihren künstlichen Riesenschöpfungen, die sich selber verzehren, werden Börse und Fabrik, Markthalle und Warenhaus, Bergwerk und Eisenbahn, Schnapsschenke und Bordell ihm zu mächtigen Symbolen, ja Lebewesen. Dies ist das Überbleibsel von großer Epik in seinen Protokollen und Enquêten, wie er seine Romane genannt hat, und zugleich von Romantik, französischem Pathos, großer Oper und Victor Hugo. So wird durch seine eigene geheime Mythologie sein Naturalismus ad absurdum geführt. Gleichwohl bezeichnet er in seiner Verachtung alles Göttlichen und Anbetung der Masse und der Maschinen einen Höhepunkt des modernen Paganismus. Den vier christlichen Evangelien stellte die seinigen gegenüber. Fécondité, Travail, Vérité, Justice. In der Tat, vier Teufelsevangelien. An der Vollendung des letzten wurde er durch seinen Tod verhindert. Einen völlig sinnlosen technischen Tod infolge zufälliger Gasvergiftung. Was aber bei ihm, da jeder Mensch der Dichter seiner eigenen Biografie ist, nichts Befremdliches hat. Die modernen Lügengötzen, Fécondité, Darwinismus, Travail, Materialismus, Vérité, Rationalismus, Justice, Sozialethik, sind sämtlich Erfindungen des Satans. Ist denn Fruchtbarkeit etwas anderes als Brunst? Arbeit etwas anderes als Adams Fluch? Wahrheit nicht dasselbe wie Sündenfall? Gerechtigkeit nicht identisch mit Jehovismus? Alles Triumphe des Antichrist. Hier dämmert bereits der intellektuelle Bolschewismus herauf, die letzte Schöpfung des gottverlassenen Westens, mit der er sich selber eine mongolische Geißel, ein neues Hunnengespenst erzeugt hat. Die Kunst Russlands aber nahm vorerst eine andere Richtung. Tolstoi und Dostojewski. Carlyles Vortrag Dante und Shakespeare oder Der Held als Dichter schließt mit den Worten: Der Zar aller Reußen ist stark mit seinen vielen Bajonetten, Kosaken und Kanonen und vollbringt eine gewaltige Leistung, indem er einen solchen Erdstrich politisch zusammenhält. Aber er kann noch nicht sprechen. Etwas Großes ist in ihm, aber es ist eine stumme Größe. Er hat nicht die Stimme des Genius gefunden, die von allen Menschen und allen Zeiten gehört wird. Er muss sprechen lernen. Er ist bis jetzt ein großes, stummes Monstrum. Zitat Ende. Seitdem ist Carlyles Wunsch erfüllt worden. Russland hat sprechen gelernt und in Tolstoi seinen Dante und in Dostojewski seinen Shakespeare gefunden. Lieber David, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Gerne. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Also ich muss zugeben, dass mir Egon Friedell vor deiner Einladung, ein Kapitel zu lesen, nur vom Namen her bekannt war. Ich habe echt nicht gewusst, was mich da erwartet und habe mir dann halt natürlich gleich das Buch besorgt und habe reingelesen. Und es ist wirklich so, dass ich auch jetzt noch nicht wirklich weiß, ob ich einen Bezug dazu habe. Du bist wie Friedell auch promovierter Philosoph, hast du jetzt diesen Abschnitt über den Impressionismus ausgesucht. Weshalb? Der Grund war eigentlich der, dass ich mir gedacht habe, wenn ich schon nicht zu einem Thema sprechen kann, zu dem ich jetzt wirklich spezifisch akademisch gebildet bin, wie im Sinn Wittgenstein oder Wiener Kreis oder so, dass ich was suche und das zumindest in irgendeiner Weise nahe ist zu meinem Vorstudium. Ich habe einen Bachelor in England gemacht in Malerei und hatte natürlich Kunstgeschichte-Unterricht und deshalb habe ich einen Bezug zum Impressionismus und zu der Kunst dieser Zeit. Es interessiert mich einfach. Und mich hat auch interessiert, wie man das macht, dass man über Kunst schreibt. Weil was einem als erstes auffällt, ich habe da jetzt die Diogenes-Ausgabe vor mir liegen, dass da ja nirgendwo Bilder drin sind. Das ist ein Buch ohne Bilder und Friedell sagt uns, wie diese Bilder aussehen und wir zeugen sie im Kopf sozusagen. Also das war auf jeden Fall einmal ein spannender Aspekt dieses Kapitels. Der zweite war der, dass ich beim Reinlesen gemerkt habe, dass da einige Dinge sind, die halt mit meiner Sicht des Impressionismus nicht mehr sehr viel zu tun haben. Und ich mich dann fragen begonnen habe, weshalb, also welche Funktion hat dieses Buch eigentlich, die Kulturgeschichte der Menschheit? Wer liest denn so ein Buch? Wer kauft und für wen ist es noch immer im Bücherregal in dieser Version? Was ich mir dann gedacht habe, vielleicht ist es ja so, dass in den 20er, 30er Jahren, als das Buch erschienen ist, in Teilen, dass das dann damals eine ähnliche Funktion hatte wie der Schwanitz, wie dieses Bildungsbuch, das vor einigen Jahren praktisch jeder meiner Bekannten gelesen hat, egal wie gebildet sie vorher schon waren. Und einige haben gefunden, dass das eine nette, unterhaltende Lektüre und man hat einen guten Überblick und man kann irgendwie zusammenfassend verschiedene Wissensgebiete besser einordnen im Kopf. Was wahrscheinlicher ist, ist, dass es eben ein bisschen was mit dem Spengler zu tun hat, denn der macht ja ähnlich wie Friedell einen ziemlich großen historischen Entwurf und versucht, da Querbezüge herzustellen und eine Gliederung vorzuschlagen. Das ist ja auch eigentlich mein erster Eindruck gewesen, als ich gedacht habe, das wäre jetzt eigentlich spannend, so eine Radiosendung mit dir zu machen, weil Wittgenstein zum Beispiel von Spengler ganz grundlegende Begriffe übernimmt, wenn man so will. Also die Idee einer übersichtlichen Darstellung ist ganz wichtig für das Spätwerk von Wittgenstein und die hat offensichtlich ihre Wurzeln im Spenglerschen Werk, aber auch die Idee einer Familienähnlichkeit, also so eine, sagen wir mal, Strukturähnlichkeit zwischen Begriffen, ist etwas, was Wittgenstein von Spengler oder auch von Goethe übernimmt. Und ich fand das jetzt in dem Zusammenhang halt interessant, wenn man sich diese drei Bücher anschaut, einerseits den Schwanitz, Bildung, dann den Friedell und dann den Spengler, dann fallen einem gewisse Dinge auf. Es fällt einem zum Beispiel auf, dass alles das, was ich als Wissenschaftler von einem Buch erwarten würde, nicht da ist. Es ist kein wissenschaftlicher Apparat, es sind keine Zitate mit Stellen ausgewiesen. Ich weiß überhaupt nicht, also ich weiß es natürlich schon, wenn ich recherchiere, aber wenn ich als Leser einfach das Buch in die Hand nehme, habe ich keine Ahnung, wo dieser Carlyle-Aufsatz jetzt sich befindet und was Carlyle überhaupt sonst noch sagt. Und wenn man diese Zusatzinformationen nicht hat, wenn man nicht weiß, wo Friedell seine Informationen her hat oder was seine Quellen sind, was kann man dann mit dem, was er schreibt, eigentlich anfangen? Nützt einem das irgendwas? Also ich persönlich finde es sehr bedenklich, wenn man so Sachen sagt wie Russland hat sprechen gelernt und in Tolstoi seinen Dante und in Dostojewski seinen Shakespeare gefunden. Weil da fragt man sich einmal, warum jetzt gerade Dante und Shakespeare? Okay, das weiß man dann, weil Carlyle halt über die zwei Personen spricht und die als Modelle des Genius des Dichters als Heroen herausstellt in seinem Vortrag. Aber wenn man dann vorne schaut im Buch beim Friedell, das ist im Vorwort fast, das Seite 106 nach Vorwort, kann man nicht mehr sagen, aber da spricht er ja auch sehr viel über das Genie. Und da sagt er dann so Sachen wie, Dostojewskis Menschen reden fast alle so ziemlich dasselbe. Also wenn ich mir überlege, Shakespeare, da reden sicher nicht seine Charaktere alle so ziemlich dasselbe. Shakespeare zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr viele verschiedene Charaktere geschaffen hat und sich die Forscher heute noch fragen, ob das überhaupt möglich ist, dass ein Autor in so viele verschiedene Rollen reinschlupfen kann. Mit sowas habe ich ein bisschen ein Problem. Ich habe deshalb ein Problem damit, weil ich mir denke, zumindest sollte ein Verlag wie der Diogenes Verlag, der das als Taschenbuch jetzt neu, also eh schon seit einiger Zeit herausgibt, sich die Mühe machen, da einen wissenschaftlichen Apparat dran zu hängen. Die Zitate, die Friedell ja stellenweise da unübersetzt im französischen Original stehen hat, vielleicht, dass die in Übersetzung in einem Anhang drinnen stehen, oder einfach, dass es irgendwie ein Mittel gibt, für den Leser, der sich jetzt nicht die Mühe machen will, jedes zweite Zitat in der Wikipedia nachzusuchen oder sonst irgendwo in einem Lexikon, das er vielleicht zu Hause stehen hat, dass der sich orientieren kann, wie viel von dem ist jetzt einfach Erfindung und wie viel ist so, dass ich danach das weiter anderen Leuten erzählen darf, ohne einen Blödsinn zu sagen. Kurz gesagt, du wünschst eine kritische Ausgabe. Eindeutig. Da kann ich dir nur sehr beipflichten, allerdings ist Diogenes der falsche Ansprechpartner, du musst dich an C.H. Beck wünschen. Okay, das habe ich mir eigentlich eh gedacht, weil die schöne gebundene Version, die ich mir nicht geleistet habe, ja beim Zerbeck erschienen ist. Ich muss ihn ein bisschen verteidigen, insofern als Friedell dieses Buch auch geschrieben hat, um einer sehr persönlichen Weltsicht und vor allem Geschichtsbetrachtung Ausdruck zu verleihen, die einerseits sagt, gut, ein objektives Geschichtsbild ist gar nicht möglich, deswegen versuche ich es nicht und schreibe, darauf weist er ja an allen Ecken und Enden auch hin. Ich schreibe meine ganz persönliche Auffassung davon und das Zweite, was er postuliert, ist, dass es ein Leben ohne Widersprüche nicht geben kann. Insofern bekennt er sich auch dazu an jeder dritten Ecke dann und sagt, ja, also natürlich widerspreche ich mir. Das ist, finde ich, auch sehr schön. Ich habe da überhaupt kein Problem damit, denn als Philosoph bin ich natürlich gewöhnt, dass alles, was ich sage, in einem philosophischen Gespräch einen Widerspruch findet. Und das Schlimmste, was einem passieren kann als Philosoph, ist, dass einem nicht widersprochen wird, weil dann heißt es einfach, dass die Leute eingeschlafen sind dabei beim Vortrag. Oder dass alles, was man gesagt hat, einfach so felsenfest belegt ist, dass eh nichts Neues da ist. Ich habe nur ein bisschen ein Problem damit, dass Friedel halt nicht mehr lebt und ich ihn nicht anrufen kann und sagen kann, hallo, was sagst denn du da? Macht es überhaupt einen Sinn, was du da sagst? Und insofern haben wir einen Vorteil, der Schwanitz sagt auch viel Blödsinn in seinem Buch, aber den kann man zumindest noch ein E-Mail schreiben und sich ärgern darüber. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, dass man als Leser nicht wirklich in einer besseren Position ist als als Fernsehzuschauer. Man ist ein bisschen passiv da und man ist dem ausgeliefert, was einem da als Buch vor einem liegt. Ja? Deshalb denke ich, dass es gerade, wenn Friedel diesen Standpunkt einnimmt, dass er sagt, es kann keine objektive Geschichtswissenschaft geben, ich habe das eh am Anfang des Buchs auch gelesen, dann müsste er eigentlich sagen, okay, das, was ich da jetzt sage, sind große Entwürfe, informierte Meinungen, die ich weitergebe, aber die basieren auf dieser und dieser Quelle und auf diesem angelesenen Material. Und jeder von euch kann das überprüfen, dass die Leute das zu dem Zeitpunkt eigentlich auch geschrieben oder gesagt haben und kann deshalb besser abschätzen, welchen Wert diese Meinung hat. Ich glaube, dass es einfach gerade bei diesen großen Entwürfen oder bei Büchern, die so tun, als müssten sie einem jetzt die Welt neu erklären, wichtig ist, dem Leser ein bisschen das Material zur Hand zu geben, dass er selber sich dieses Wissen auch vertiefend aneignen kann oder dass er reingehen kann und sagen kann, okay, das interessiert mich jetzt eigentlich, ob das über die Goncourts stimmt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt dieses Kapitel, das ich gerade gelesen habe, wenn man das mit extra Informationen füllen würde, dann wäre zum Beispiel der Erich Auerbach mit seinem Mimesis-Buch eine ganz gute Hilfe, um die Goncourts näher kennenzulernen, um zu wissen, was an Friedel lässt sich vielleicht halten und was nicht. Und ich will ihn jetzt auch nicht ganz verdammen, weil er macht ganz später in dem Teil, den ich noch nicht gelesen habe, also der dann in der nächsten Stunde von dir oder einem anderen behandelt wird, macht er das ja eh, dass er zum Beispiel beim Tolstoi Zitate bringt und anhand der Zitate ein bisschen belegt, warum er sich das so vorstellt. Für mich wird Tolstoi dadurch noch lange noch nicht zu einem Dante und auch Dostojewski nicht zu einem Shakespeare. Ich finde, das ist noch immer ein bisschen von oben herunter geholt oder so. Aber gut, zumindest gibt es gewisse Ansätze, das zu machen. Aber du hast mir erzählt, dass er selbst bei seiner Dissertation oder bei seiner Doktorarbeit auch nicht zitiert oder keine Quellen aushält. Offensichtlich ist das eine Art und Weise zu arbeiten, wie wir sie jetzt gewohnt sind an der Universität. Und vielleicht war das damals gar nicht so sehr üblich. Keine Ahnung. Naja, doch. Also man hat dann einfach Glück haben müssen, dass man einen guten Doktorvater oder Doktormutter hat, der das wurscht war. Also ich bin ein bisschen vorsichtig jetzt, weil ich mit der akademischen Praxis der damaligen Zeit jetzt in diesen Details nicht so vertraut bin. Mhm. Nein, es war schon an sich üblich, Quellenangaben zu machen. Es hat nicht den Stellenwert gehabt, den es heute immer mehr bekommt. Mhm. Wir erleben ja gerade, wie eine Generation von Akademikern mit großem Erstaunen feststellt, wie leicht es geworden ist, eben die Quellen auszuforschen, ohne dass sie zitiert sind. Ja. Also es sind ja einige Dissertationen, Diplomarbeiten etc. ganz gehörig ins Rutschen gekommen und ich glaube, da werden wir auch noch manches erleben. Mhm. Ich glaube, dass so manche politische Karriere überhaupt nicht stattfinden wird, weil sich die Leute nicht aus ihren Löchern trauen werden. Als sie das in den 80ern und frühen 90er Jahren, diese Plagiate begangen haben, war das so nicht absehbar. Also der Stellenwert einer sauberen Zitierung ist in sicherlich vielerlei Hinsicht heute größer als damals, unterstelle ich jetzt. Ja. Mhm. Viel problematischer eigentlich als das Bild von Dostojewski und Tolstoi finde ich den Abschnitt über Solar. Ja, da muss ich dazu sagen, dass Solar ein blinder Fleck in meinem Wissen ist. Ich habe von Solar nie was gelesen. Und kann überhaupt nicht beurteilen, wie weit er da recht hat oder nicht recht hat in dem, was er sagt. Und das ist eben auch so ein Punkt, wo ich mir denke, hallo, ich kann ihm jetzt eigentlich nur glauben. Ich bin jetzt ein ganz normaler Durchschnittsleser dieses Buchs. Und vielleicht kannst du dazu sagen, weil ich meine, offensichtlich weißt du, wo da die Punkte sind, die nicht passen. Naja, sagen wir mal, er trägt zumindest sehr dick auf, da wird er sehr pathetisch und spricht von teuflisch und höllisch. Und ach ja, das auf jeden Fall, ja. Diese Attribute. Also aber ehrlich gesagt geht es mir da bei dem Abschnitt, der da heißt, er ist in Farbe gewordener Antichrist, also der Impressionismus. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Und ich habe den Nietzsche gelesen und ich weiß wirklich trotzdem nicht, warum er glaubt, dass jetzt eine Malerei, die sich mit Licht und urbanen Szenen beschäftigt, in irgendeiner Weise was mit einem Antichrist zu tun hat. Oder per se unreligiös ist oder so. Vielleicht kannst du das irgendwie? Nein, leider kann ich dir da auch nicht helfen, aber ich vertraue auf künftige Gäste. Und ein anderer Punkt, den er da bringt, er sagt, der Zusammenhang zwischen Impressionismus und Fotografie ist gar nicht so wichtig, der ist nur für die Momentfotografie wichtig. Aber gerade das, glaube ich, ist ebenfalls ein sehr schwammiges Geschichtel, weil erst diese fotografische Platte, die Licht eben aufzeichnen kann, hat bei den Malern dazu geführt, dass sie sich über sowas wie Konturen wirklich Gedanken gemacht haben, wo ein Körper anfängt und wo ein Körper aufhört. Und das sieht man besonders schön in den Studien. Okay, das ist ein Postimpressionist, Georges Seurat. Aber wenn man dessen Werk beobachtet, dann hat er unglaublich viele Bleistiftarbeiten gemacht in seiner Frühphase, die im Grunde genommen eins zu eins so aussehen, als wären es Schwarz-Weiß-Fotografien. Und das macht er nur deshalb, weil er sich bewusst wird, dass eben Körper keine Kontur haben, sondern dass sich Konturen bei uns ergeben dadurch, dass entweder was Dunkles oder was Helles im Hintergrund ist und deshalb der Körper sich dagegen abzeichnet. Und ich glaube, diese Effekte, die werden einem erst bewusst, wenn man ein technisches Mittel hat, das einem das verdeutlicht. Man hat natürlich in der Renaissance-Kunst ebenfalls die Camera Obscura schon gehabt, aber ich glaube, dass diese Schwarz-Weiß-Platten, dass diese Plattenfotografie eine wichtigere Rolle spielt, als Friedel da zugibt. War es nicht auch so, dass durch die Fotografie gewissermaßen die Malerei der gegenständlich-naturalistischen Darstellung entbunden wurde, weil es auf einmal ein Medium gab, das das besser konnte? Das ist zumindest eine gängige Theorie. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich stimmt, denn die akademische Malerei hat ja fortbestanden. Die war ja nicht plötzlich weg gleichzeitig. Und auch die Impressionisten, okay, die beschäftigen sich vielleicht nicht mehr mit irgendwelchen antiken Heroendarstellungen, sondern eben jetzt mit der Natur. Aber sie sind noch ein gutes Stück weg von objektloser Kunst oder abstrakter Kunst. Also das ist schon noch sehr mit Inhalten befrachtet. Und auch wenn es ein Stillleben ist, dass man da extra dekoriert. Ich glaube, die Fragestellung ist einfach eine andere. Ab dem Zeitpunkt, wo man sich bewusst wird, dass es um einen bestimmten Bildbereich geht, den man behandelt und dass es da Relationen von Objekten oder Flächen, Farbflächen im Bild gibt und dass die gleichwertig werden. Das ist sicher eine wahre Aussage, das stimmt schon. Ganz abgelöst hat es das, glaube ich, nicht und das wird dann auch erst im 20. Jahrhundert wirklich virulent, diese Sache mit, wir brauchen eigentlich nicht dasselbe machen wie die Fotografie, weil die kann das ja eh schon so gut. Und komischerweise gibt es jetzt in der Kunst eine Gegenbewegung, diese hyperrealistische Darstellung, die ja schon mit Fotografie arbeitet, aber dann trotzdem wieder ein Gemälde als Endprodukt hat, weil es offensichtlich ja irgendeinen Mehrwert gibt, wenn man Pigmente auf Leinwand sieht. Gab es gewisserweise immer, weil der Fotorealismus ist wesentlich älter, also da gibt es aus den 60er Jahren, 50er Jahre glaube ich sogar schon Beispiele. Ja, stimmt, ja. Ich meine, Fotorealismus, wenn man jetzt die Trompe-l'œil-Sachen aus dem 16. oder 17. Jahrhundert anschauen, dann ist das im Grunde genommen ja auch ein Fotorealismus, nur kann man das damals noch nicht sagen, weil es halt keine Fotografie gibt. Aber dieses Bestreben, besonders nahe an dem zu sein, was die Wirklichkeit ist und so zu täuschen damit, das ist eine Geschichte, die sich schon durch die ganze Kunstgeschichte zieht und immer wieder auftaucht. Wie geht es dir sonst mit dem Bild, das Friedel da vom beginnenden Impressionismus gibt? Also ich muss einmal sagen, dass ich finde, dass auf jeden Fall Friedel eine schöne Sprache hat. Das ist sicher etwas, das man dem Buch zugute halten muss. Und Ich glaube auch, dass es interessant ist, diese Einbettung in Maschinenwelt und was dann in der Kunst passiert und was dann vielleicht wegen der Kunst oder parallel zur Kunst in der Literatur passiert. Das ist schon recht spannend, wenn man solche Querbezüge schafft, weil die ja wirklich manchmal was erhellen können oder deutlich machen können. Wie gesagt, mir fehlt ein bisschen die Begründung für manche seiner Sprünge oder für manche seiner Urteile, die er da macht. Aber im Großen und Ganzen finde ich das, ja, es ist ein schön zu lesendes Buch. Ich bin, glaube ich, nicht die genaue Zielgruppe dafür. Ich würde mir nicht die Mühe machen, jetzt alle 1600 Seiten oder was es hat zu lesen, weil ich mir eben denke, wenn ich was zum Thema Impressionismus wissen will, dann gibt es jetzt schon so viele andere Studien, die wesentlich näher dran sind und die mir auch gleich Bildbeispiele geben und anhand der Bildbeispiele arbeiten und nicht irgendwas erzählen von Licht und Schatten oder sonst irgendetwas. Also ich fand das jetzt schön, das zu lesen, aber das war es dann auch schon. Seit Friedels Tagen sind ja Dinge passiert, die gelinde gesagt die Welt verändert haben. Das stimmt absolut. Ich habe das Gefühl, dass man Autoren überhaupt nur historisch lesen kann. Man muss sich anschauen, was ist zu der Zeit, als sie geschrieben haben, gerade sonst so publiziert worden. Und man muss sich überlegen, was bedeutet sowas wie der Geniebegriff zur Zeit von Friedel zum Beispiel. Warum verwendet er den die ganze Zeit oder Spengler auch? Und deshalb ist es halt auch interessant, sich anzuschauen, gerade im Zusammenhang mit dem Geniebegriff, der Edgar Zilsel zum Beispiel mit seiner Geschichte des Geniebegriffs, ein Autor, der dann Leute vom Wiener Kreis dazu bringt, das Ganze ein bisschen in Frage zu stellen, ob man überhaupt so argumentieren kann. Man kennt ja das Buch Anti-Spengler zum Beispiel vom Otto Neurath, der sich ja da auch sehr vehement dagegen gewehrt hat, gegen diese vereinfachenden Strukturen in einer Geschichtserzählung und gegen diese geradezu überschwänglichen Erklärungsbögen, die da in zwei, drei Sätzen vorkommen, aber dann nirgendwo wirklich tief erläutert werden. Also ich glaube, das ist eben der Grund, weshalb ich der Meinung bin, dass ein Friedel eben einen wissenschaftlichen Apparat braucht und ein gutes Vorwort braucht und ein gutes Nachwort braucht und eigentlich überhaupt jemanden, der einen bei der Hand nimmt. Und dass diese einfachen Erklärungen, wie sie zum Beispiel Herr Schwanitz in seinem Bildungsbuch gibt, extrem fatal sind. Ich darf nur ein ganz kurzes Zitat von Schwanitz, das mich wahnsinnig aufgeregt hat, weil ich sowas einfach gar nicht aushalte. Das ist in seinem Kapitel über Martin Heidegger. Da sagt der Mensch, nachdem er kurz mal auf zwei Seiten erklärt hat, worum es in Sein und Zeit geht. Ich zitiere jetzt Dietrich Schwanitz aus Bildung auf der Seite 442. Er sagt, allerdings hat Heidegger 1933 auch eine Verbeugung vor Hitler gemacht, die bis heute unvergessen ist. Aber wenn ihm seine jüdische Geliebte Hannah Arendt, die Analytikerin des Totalitarismus, verziehen hat, dürfen wir das auch. Zitat Ende. Also sowas finde ich einen Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, also davon abgesehen, dass es jetzt keine logische Struktur ist, zu sagen, nur weil irgendjemanden verziehen hat, müssen wir ihm auch verzeihen. Es geht hier gar nicht um Verzeihen, es geht darum, dass man jemanden wie Heidegger ebenfalls nicht ohne historischen Apparat lesen kann. Es ist nicht so, dass man einfach nur hergehen kann und sagen kann, naja, Sein und Zeit, ein großes philosophisches Buch, ich lese das jetzt einfach mal und es ist eh völlig wurscht, was da drin steht. Oder welchen Bezug das hat auf irgendwas anderes, sondern im Gegenteil, es ist total wichtig, dass wir uns ununterbrochen bewusst sind, was diese Menschen gemacht haben, in welcher Zeit sie gelebt haben, in welchen Umständen und wie sie überhaupt mit Geschichte umgegangen sind. Das ist nicht so, dass man einen Menschen von dem, was er schreibt, abkoppeln kann. Und deshalb, wenn ich Studenten habe und mit denen in irgendwelcher Weise Heidegger durchnehme, dann geht das immer nur in Kombination wie dem Buch von Daniel Morath zum Beispiel, Von der Tat zur Gelassenheit, ein wirklich gutes Buch darüber, wie sich Stil und Wirklichkeit, welche Verbindungen es da gibt zwischen Literatur und Wirklichkeit oder auch die Heidegger Controversy zum Beispiel. Ja. Und ich denke, man muss, wenn man Friedel liest, man darf einfach auch nicht ausblenden, dass ein Mensch zu einer gewissen Zeit antisemitische Dinge halt auch sagt, vielleicht weil er sich selber nicht wirklich als Jude fühlt,